بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، wir machen weiter mit unserem Vortrag, so inshallah, Kitab al-Hisba. Wir sind beim vierten Unterricht oder dritten, ich weiß nicht genau. Und in diesem Vortrag beschäftigen wir uns mit dem Fundament von Amr bil Ma'ruf und Nahi an den Munkar oder mit den Grundlagen. Wir werden erstmal 8 Punkte erwähnen, inshallah. Also sozusagen mit. Das sind 8 Punkte und auf jeden Punkt werden wir näher darauf eingehen, inshallah. Ja. So. Erstens Kriterium. Aber ich schreibe die direkt so. Für Ma'ruf und Munkar ist nur die Scharia. Das ist sozusagen die Überschrift von Nummer 1. So. Das steht in Konflikt mit Mu'tazila, mit den Asha'ira und Maturidiyya. Und also die sind zum Beispiel yani irregeführt. So, warum? Zum Beispiel, was man da sagt, Ar-Rahmanu, ala al-Arsh ista. Der Allah Barmer hat sich über den Thron erhoben. Wir nehmen die Ayah gemäß seiner offenkundigen Bedeutung. So, das war ein Beispiel. Und die Maturidiyya, Asha'ira sagen zum Beispiel, nein, Allahs Macht hat sich über den Thron erhoben oder so. Und, also, wir sagen zum Beispiel, dass Alkohol, Khamr, das Berauschende, ist ein Munkar. Warum? Weil Allah sagt in Surah 5, Vers 90, إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ أَزْلَامُ رِجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Und die glaubt, meidet das Berauschende, es ist Rijas, Najas, auf das es euch wohl gehen würde. Also die Ayah so abgekürzt ein bisschen. Und so, die haben zum Beispiel, wie gesagt, die ihre Meinung, dass Allah nicht über den Thron ist und so weiter. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass sie ihr rationales Denken über den Text gestellt haben, über die Nusus sozusagen. Da hier. Ein Beispiel von den anderen. Der andere ist auch zum Beispiel die Säkularisten. Säkularisten. Ja, was machen die? Zwischen Religion, also in dem Fall Islam, und Staat getrennt. Und das ist Kufr. Taib, wie zum Beispiel Türkei. Türkei ist ein laizistischer Staat, der die Religion von der Gesetzgebung getrennt hat. So. Und wir erwähnen dazu noch eine Ayah, inshallah. Surah 47, Vers 8 bis 9. Diejenigen aber, die ungläubig sind, so sollen sie in Unglück fallen. Und er wird ihre Werke fehlgehen lassen, Dies, weil ihnen zuwider ist, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat. Und so lässt er ihre Werke hinfällig werden. Ja, die Kuffar, die die Scharia hassen. Und glaubt nicht, dass die Herrscher heutzutage, also die meisten Herrscher heutzutage von den 50 muslimischen Nationen, dass sie mit der Scharia herrschen wollen. Zum Beispiel in Ägypten und in Marokko, in Türkei. Und die ganzen, wenn sie mit der Scharia herrschen wollen würden, würden sie auch damit herrschen. Aber sie wollen es nicht, weil sie die Scharia hassen und weil sie ungerechte Leute sind. Hey. So. Jetzt, was sind aber die Kriterien von Scharia oder die Scharia-Kriterien? Schauen wir mal hier. Das ist zum einen Koran, zweitens Sunna und das dritte ist Verständnis der Sahaba. Ja. Allah sagt Sura 4, Vers 65, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Doch nein, bei deinem Herrn, sie haben keinen Iman. Und das ist die höchste Stufe des Schwurs. Das ist die höchste Stufe des Schwurs. Allah schwört bei sich selber. لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Bis sie dich zum Richter nehmen, über das, was zwischen ihnen uneinig ist. ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم تسليما. Und in sich selbst keine Bedrängnis fühlen und sich in Ergebung fügen. So. Und Surah 4, Vers 59. Ja, ihr Lebende Amen, ati'u Allah wa ati'u Rasul. O, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht den Gesandten. Das heißt, diese beiden haben eine uneingeschränkte Gehorsamkeit. Allah sagt, das ist verboten, wir sehen es als verboten an und versuchen, dieses Verbot zu vermeiden. Und Rasulullah sagt, jenes ist verboten und das sehen wir als verboten an und nehmen Abstand davor, dieses Verbot zu begehen. So. Also die Scharia ist auf diesen beiden aufgebaut, auf Koran und Sunna. Und das dritte Punkt ist Verständnis der Sahaba von Koran und Sunna. Also wir nehmen das Verständnis der Sahaba von Koran und Sunna. Warum? Weil sie haben wir lesen zum Beispiel Asbab al-Nuzul und sie waren die Asbab al-Nuzul. Wir lesen über die Hinabsendungsanlässe der jeweiligen Ayat und sie waren die Gründe für die Ayat, die herabgesandt wurden. Und sie waren dabei, yani, leysel khabaru kel mu'ayyana. Derjenige, dem berichtet wird, ist nicht wie derjenige, der es gesehen hat. Das hat einen Unterschied, yani. Als Beispiel können wir auch anführen, Allah sagt, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِمَّا تَبَيَّنَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ يستعمل من شق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Was ist der Weg der Mu'minin? Beziehungsweise wer sind diese Mu'minin, die in dieser Ayah angesprochen sind? Das sind die Sahaba. Sahaba von, also die Gefährten des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Sahaba, ja, ihr Verständnis ist kein, sozusagen kein göttlicher Beweis wie Koran und Sunna, aber es ist eine Hujja. Der Ijma der Sahaba ist eine Hujja. Als Beispiel, also der Konsens des Sahaba ist ein Beweis oder ein Argument. Tayyib, so. Jetzt gehen wir zum zweiten Punkt, inshallah. So, der zweite Punkt ist, Ilm ist eine Bedingung für das gute Gebieten und das schlechte Verbieten. Taib. Und Ilm unterteilt sich in zwei Punkte. Also Ilm, das haben wir schon öfter erwähnt. So, die Dinge im Bereich des Ilms, die von Ma'lum min ad-Dini bi Darura sind, die jeder Muslim durch Notwendigkeit wissen muss, und die Dinge, die klar sind, wo keine Meinungsverschiedenheit in diesen Bereichen sind, wie zum Beispiel das Fasten im Monat Ramadan, das fünfmal tägliche Gebet, das Hajj im wenn man dazu kann und so weiter. Ja, die Dinge, die jeder Muslim lernen muss. Taib. Was ist mit den Ma'lum oder was ist mit den Dingen, die nicht Ma'lum in den Dinen Darur sind? Also MGW heißt muss gewusst werden, MNGW muss nicht gewusst werden. Also mit muss nicht gewusst werden ist gemeint, muss nicht jeder wissen, aber es muss ein Teil der Muslime wissen. Nicht klare, oder lassen wir das, das sage ich so, inshallah. Die Dinge, die nicht klar sind für jeden Muslim, für die Allgemeinheit der Muslime. Warum? Weil es benötigt zum Beispiel Werkzeuge, um diese Sachen zu verstehen, wie die arabische Sprache oder die Usul. Oder der Umul al-Quran, weil nicht jeder hat diese Dinge studiert. Und na, deswegen machen das die Gelehrten oder die Tullab al-Ilm, die klären die Allgemeinheit der Muslime über diese Themen auf und nehmen ihnen somit die Unwissenheit weg. Und na. Und Imam Bukhari, rahimullah, hat auch ein Kapitel, das heißt Al-Ilm muqabala al-Qawl wa al-Amal, das Wissen kommt vor Rede und Tat. Und den Fiqh von Imam Bukhari, Rahimullah, sieht man in seinen Überschriften. Und danach, nachdem er diese Aussage erwähnt, von Al-Ilm, Qabla Qawl wa Amal, führt der Surah 49, Vers 1 als Beweis an, wo Allah sagt: O, die ihr glaubt, kommt nicht Allah und sein Gesandten zuvor und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist allhörend und allwissend. Ja, kommt Allah und sein Gesandten nicht zuvor, indem ihr sozusagen Dinge tut, dessen Ahkam ihr nicht kennt. Deswegen muss man immer wissen, die genauen Regelungen einer Tat, bevor man die Tat ausführt. Und wenn man nicht den Wissen hat, ob diese Tat, die man ausführen möchte, ob sie erlaubt ist oder verboten ist, dann muss man Leute fragen, die Wissen darüber haben, bevor man diese Tat ausführt. Tayyip, so, also wie gesagt, Ilm ist eine Bedingung für das gute Gebieten und das schlechte Verbieten, weil du musst ja wissen, ob Allah dieses Munkar verboten hat, ob dieses Munkar überhaupt ein Munkar ist. Weil wenn du kein Wissen hast, dann kannst du den Munkar vom Ma'ruf gar nicht unterscheiden. Tayyip. Und Ibn Hajar, rahimullah, sagt in Fath al-Bari, dass es ein Schart, eine Bedingung ist, das wissen wir nicht. Tayyip. Wir erwähnen jetzt eine Ayah, inshallah. Surah 12. Vers 108. Sura 12, Vers 108. Dieses Wort interessiert uns. Surah 12, Vers 108. Sagt, das ist mein Weg. Ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Hinweises. Also, ala basira. Ich und diejenigen, die mir folgen, preis sei Allah und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. So. Basira. Basira. Ja, erstens den Ruf an sich sozusagen. Dass er auf Hukm al-Shar'i ist. Hukm al-Shar'i. Sozusagen die göttliche Regel, also die Regel von Allah. Ich weiß nicht, wie man das besser übersetzen kann. Regel. Haram. Fard. Mandub. Und so weiter. طيب erstens der Ruf an sich, der Hukm al-Shar'i zu kennen, die göttliche Regel sozusagen, ist diese Tat haram, ist sie fard, ist sie mandub, ist sie empfohlen, ist sie verpflichtend, ist sie verpönt, ist sie gut, ist es eine Sunna und so weiter und so weiter. Als nächstes beachtet man den Angesprochenen. Wer mit diesem Ruf angesprochen ist, den Angesprochenen, Angesprochenen. Also man mag da mit dem zweiten Punkt, den Angesprochenen, also das heißt die Person, das heißt der Person, die du das Gute gebietest und das Schlechte verbietest. Man schaut gerne bestimmte Punkte, zum Beispiel, das schreibe ich in Blau inshallah, das Alter, gerne Kind oder Erwachsen. Ist er bei Verstand, Religion, Muslim, Fragezeichen, so, also die Person, man schaut, das Alter, ist es ein Kind oder ist es ein Erwachsener? Ja, ein Erwachsener hatten wir schon mal. Das ist jemand, der in die Pubertät gekommen ist. Also er ist dann, wird dann für seine Taten zur Rechenschaft gezogen. So. Wenn ein Kind zum Beispiel, ich weiß nicht, er macht zum Beispiel eine Tat, die nicht so ganz korrekt ist, dann gehst du mit ihm natürlich auch anders um, wie mit einem Erwachsenen. Und dann schaust du, zweiter Punkt, Verstand. Du schaust, gerne, hat er überhaupt einen klaren Verstand? Oder war er im Schlaf und so weiter? Als er dies und jenes gesagt oder getan hat und so weiter. Da, Religion schauen wir. Was in der Religion gehört an? Ist er ein Muslim? Hat er eine Sünde begangen? Oder ein Ma'ruf unterlassen? Dann schauen wir. Oder ist es ein Jude oder Christ oder etwas anderes? Dann müssen wir es dementsprechend die Dauer auch anwenden. Da, der nächste Punkt, schuldig oder nicht. Hat er diesen Munkar wirklich begangen oder hat er diesen Ma'ruf wirklich unterlassen? Weil wir müssen das überprüfen und so weiter. das wirklich unterlassen hat. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, du bist verpflichtet, einen Ma'ruf zu gebieten, wenn du Wissen davon hast und du bist verpflichtet, einen Munkar zu verbieten, wenn du Wissen davon hast. Und das ist in einem Muhtasar von Ibn al-Qayyim, nee, von Ibn Qudama al-Muqdisi und Kitab al-Mu'tamad. Qadi Iyad, also nicht Qadi Iyad, Verzeihung, Qadi Abu Ya'la rahimahullah sagte, er muss Wissen über Ma'ruf haben, welches er gebieten will, und er muss Wissen über Munkar haben, welches er verbieten will. Und er muss freundlich sein, also bei beiden, beim Gebieten von Gutem, Verbieten von Schlechtem, und er muss geduldig sein. Tayyib. Im Bukhari, Nummer 1496. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu Mu'adh ibn Jabal, als er ihn in den Jemen schickte, du wirst zu einem Volk von Ahlul Kitab kommen. Sie glauben, Isa ist der Sohn Allahs. Sie haben Fitna in ihren eigenen Herzen. So rufe sie zu La ilaha illallah. Also wir haben jetzt, ich habe ja anfangs erwähnt, dass wir 8 Punkte erwähnen werden, inshallah. Bei diesem Vortrag erwähnen wir aber nur zwei. Also haben wir zwei erwähnt. Das dritte ist dann die Bedingungen vom Ändern des Munkers. Yani Maratib, Inkar, El-Munkar. Nein, nicht das. Das ist das übernächste, inshallah. Das nächste sind die Bedingungen vom Ändern des Munkers oder die Bedingungen von Amr bei Ma'ruf und Nahi anil Munkar. Taib. Und wir beenden hier, inshallah. Allah weiß am besten, Allahu alam, wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi. وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.